Polizei. Öffnen Sie bitte die Tür. Aufmachen, Polizei. Was gibt's? Wir sind gerade beim Essen. Herr Karol Dudek. Jawohl, das bin ich. Kriminalpolizei. Ihre Tochter Agatha Dudek, ist sie hier? Agatha? Was ist mit ihr? Treten Sie bitte beiseite. Als Sie kamen, haben wir gerade zu Abend gegessen. Alle zusammen um einen Tisch, wie es sich gehört. Seit die drei älter sind, passt ihnen das nicht mehr. Aber ich bin der, der hier die Regeln macht. Die Polizisten waren zu viert. Vier Männer, die in mein Haus kommen und alle Türen aufreißen. Und dann haben zwei von ihnen plötzlich meine Tochter zwischen sich mit Handschellen gefesselt wie eine Verbrecherin. Was hat sie getan? Frage ich. Was hast du getan, Agatha? Aber sie kriegt den Mund nicht auf. Einer gibt ihr eine Jacke, die sie sich über den Kopf legen soll. Dann führen sie sie aus dem Haus und fahren mit ihr weg. Oma Fietz. So haben die Leute in ihrem Viertel sie genannt. Verwitwet. Einziger Sohn auf einer Bohrinsel irgendwo im Nordatlantik. Bevor man im Alter einsam wird und wegmeckert, ist so ein Kiosk doch eine feine Sache. Oma Fietz hat für jeden einen Schnack gehabt. Sie wusste, was einer lesen will, was für ein Bier er trinkt und wie viele Felder er im Lotto spielt. Sie hat für die Leute Pakete angenommen. Auch schon mal auf Kinder und Hunde aufgepasst. Am Montagmorgen um 6:30 wollte der Erste wie immer bei ihr die Zeitung holen. Der hat sie gefunden. Sie lag im Lagerraum. Geknebelt und gefesselt. Zwischen Getränkekisten und alten Zeitschriften. Der menschliche Faktor von Sabine Stein. Die alte Dame ist an ihrem Knebel erstickt. Kollegen, der Spusi, der Leichenwagen. Die Leute standen vor dem Flatterband wie vom Donner gerührt. Ja, aber das kennen wir doch. Das ist ja erstmal nichts Ungewöhnliches. Danke, dass du gekommen bist, Bettina. Ich hatte das Gefühl, dass es dringend ist. Du glaubst nicht, wie froh ich bin, dich zu sehen. Müde siehst du aus. Ja. War nicht viel mit Schlaf in den letzten Tagen. Wir leben hier im absoluten Ausnahmezustand. Es ist so schlimm. Montag, 13. April. Am frühen Morgen des heutigen Tages ist die 71-jährige Inge Fietz in ihrem Zeitungskiosk in der Norderstraße in Dierholm tot aufgefunden worden. Wir gehen von einem Gewaltverbrechen aus. Der oder die Täter sind flüchtig. Die Polizei sucht dringend Zeugen und setzt für sachdienliche Hinweise eine Belohnung von 3.000 Euro aus. Die Nachricht ist wie ein Lauffeuer rum. Die Leute sind durchgedreht, haben geweint, sich in den Armen gelegen, Blumen und Kerzen vor dem Kiosk niedergelegt, Briefe, Stofftiere. Oma Fietz, wir lieben dich. Reine Wahnsinn, ehrlich. Die arme Oma. So mega. Iversens Blutdruck war im Anschlag. Er wusste, wir müssen liefern. Und zwar schnell. In unserem Job kann man nichts erzwingen, das weiß dein Chef doch auch. Du verstehst das nicht. Dierholm ist nicht Hamburg. Sowas passiert bei uns nicht jeden Tag. Du wolltest damals unbedingt aus Hamburg weg. Ja, und zwar genau deswegen. Ich brauch das nicht, die Drogen, die Waffen, die Clan-Scheiße. Ach, die heile Welt wirst du nirgends finden, Jan. Naja. Ich habe nur früh beschlossen, mir den Glauben an das Gute im Menschen nicht kaputt machen zu lassen. Aber wie du siehst, ist auch die ländliche Idylle nicht gefeit vor dem Einbruch des Bösen. Mach dich ruhig lustig. Du kannst dir das vielleicht nicht vorstellen. Ne? Aber die Leute haben diese Oma Fietz geliebt. Ihr Tod war für alle hier ein Schock. Ich bin enttäuscht. Diese Welt schlecht. Niemand für Ordnung sorgt. Von den Spuren her sah es nach einem Einzeltäter aus. Jemand, der die alte Frau beobachtet und sich schnelle Beute versprochen hat. Keine Zeugen, war ja noch sehr früh. Aber zwei Häuser weiter gibt es auf einem Hausdach eine Überwachungskamera. Das war unser Glück. Dienstag, 14. April. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich bin Kriminaldirektor Holger Iversen und ich leite die Ermittlungen im Fall der getöteten Inge Fietz. Ich bin so furchtbar enttäuscht. Ich möchte Ihnen versichern, dass die Fahndung unter Hochdruck läuft. Alle zur Verfügung stehenden Polizeikräfte sind darin eingebunden. Und ich kann Ihnen bereits die ersten konkreten Ergebnisse mitteilen. Nach der Auswertung der Videoaufzeichnung einer Überwachungskamera suchen wir nach einer dunkel gekleideten Frau von durchschnittlicher Größe und Statur. Wir bitten die Bevölkerung um Mitarbeit. Jedem einzelnen Hinweis wird mit größter Sorgfalt nachgegangen. Eine Frau? Jetzt bringen Sie Weiber also schon Wahllos, Leute. Danke, Schwester. Die feministische Herrschaftsklicke wird wieder Wege finden, aus einer Gewalttäterin ein Opfer des Patriarchats. Naja, ich kenne das Video. Es wurde ja überall gezeigt. Eine weibliche Gestalt, die schnell durchs Bild läuft. Genau. Sie kommt aus dem Kiosk und der Zeitstempel sagt, es war kurz nach 6. Was man sieht, ist eine dunkel gekleidete Person. Aber das Gesicht ist durch eine Mütze verdeckt. Es war eine Chance. Unsere einzige. An die Wand stellen, die muss ich abknallen. Am Montagmorgen wurde die Leiche von Inge Fietz gefunden. Und am Mittwoch hat Iversen beschlossen, das Video öffentlich zu machen. Und nur ein paar Stunden später meldet sich ein Mädel bei uns. Die Frau auf dem Video kenne ich. Das ist Agatha Dudek. Hundertprozentig. So komisch läuft nur die. Ja, okay, denkt man. Könnte vielleicht auch nur eine Poserin sein, die Aufmerksamkeit sucht. Diese Tat erzeugt schließlich eine Riesenwelle. Freunde der Familie haben auf Facebook ein Kondolenzbuch eingerichtet. Alle 2 Minuten ein neuer Post. Die ganze Stadt trauert. Das Dieholmer Tageblatt bringt ein Porträt von Oma Fietz und Iversen redet in jedes Mikrofon, das man ihm hinhält, macht Versprechungen, obwohl er nichts Neues mitzuteilen hat. Andererseits... war es die erste heiße Spur. Natürlich muss man so einen Hinweis unbedingt ernst nehmen. Ja. Und abends haben wir dann bei der kleinen Dudek vor der Tür gestanden. Ich bin enttäuscht. So furchtbar enttäuscht. Hab gedacht, dass so ein junges Mädchen in jedem Fall ein zivilisiertes Wesen ist. Hab gedacht, dass so ein junges Mädchen... Aber dann stellt sie hier raus. Ein zivilisiertes Spezies ist leider doch nur ein Stück Scheiße. Und das ist ein Gutmenschen. Sie ist leider doch ein Stück Scheiße. Agathas Teller war noch halb voll. Nachdem die Polizisten sie mitgenommen hatten, haben ihre Brüder und ich noch lange am Küchentisch gesessen. Man hat uns nicht gesagt, was passiert ist. Ihre Tochter ist volljährig, hieß es. Aber ich bitte Sie, das ist schon eine Zahl auf Papier. Agatha war kein einfaches Kind. Es fehlte die Frau im Haus, die einem Mädchen beibringt, was sich gehört. Statt zu lernen und sich nützlich zu machen, hat sie sich draußen herumgetrieben, hat sich mit Leuten abgegeben, die ich nicht kenne. Obwohl sie wusste, dass ich das nicht sehen will. Gott ist mein Zeuge. Ich habe versucht, meine Kinder zu anständigen Menschen zu erziehen. Aber ich muss Geld verdienen. Ich kann sie nicht immer kontrollieren. Wie läuft es in der Konditorei? Was hast du heute gelernt? Und Röwe? Bringt er dir ordentlich etwas bei? Ich hoffe, er ist streng zu dir. Und alles, was sie sagt, ist: Ja, Papa. Nein, Papa. Das Handy ist neu. Wo hast du das her? Halt deinen Vater nicht wie dumm, Agatha. Ich weiß, wie dein Handy aussieht. Woher hast du das Geld dafür? Wie oft dachte ich, du kennst dein Kind nicht. Dieses Mädchen ist wie eine Fremde für dich. Und dann steht auf einmal die Polizei vor dem Haus. Ich will, dass du tot bist. Herr Röwe, ich bin Karol Dudek, Agathas Vater. Der Malermeister. Ich habe wenig Zeit. Da wartet eine Torte zum 70. und eine zur Taufe. Ich muss ja alles alleine machen. Ich möchte meine Tochter dafür entschuldigen, dass sie heute nicht zur Arbeit gekommen ist. Sie töten die Kerle, also Sie töten wie Kerle, also bestraft sie wie Kerle. Ab in den Männerknast mit ihr. Ab ins Lager, in den Steinbruch. Arbeiten, bis sie tot umfällt. Jeder, der in meinen Laden kommt, fragt mich, warum ich sie bei mir hab arbeiten lassen. Haben Sie denen nicht gesagt, dass sie ein guter Lehrling ist? Das ist sie doch. Der begabteste, den ich je hatte. Und ihr bedeutet die Arbeit hier bei Ihnen so viel. Lassen Sie es gut sein, Dudek. Einer von der Kripo war hier und hat mich nach Agatha gefragt. Ich habe ihm sagen müssen, dass sie nicht in der Backstube war an dem bewussten Morgen. War ein hässlicher Moment. Offenbar hat sie die Polizei angelogen. Aber wo war sie denn dann? Das fragt sich die Polizei auch. Keine Ahnung, was da läuft mit ihrer Tochter. Aber sowas kann ich in meinem Laden nicht gebrauchen. Da bleiben ja die Kunden weg. Was hat Agatha denn Schlimmes getan? Sie wollen nur mit dir reden, Philipp. Sie hat Scheiße gebaut. Sprich nicht so. Wahrscheinlich sperren sie sie ein. Halt den Mund, Philipp. Deine Schwester wird sehr bald wieder zu Hause sein. Ja, und was ist, wenn sie... Du bleibst hier. Wer macht sowas? Ein dummer Mensch, der uns einen Streich spinnen wollte. Wir haben auf den Stein und die Glasscherben gestarrt. Und dann kam David, der Ältere, und hielt mir sein Handy hin. Da war unser Haus und Agatha mit dem Pullover über dem Kopf zwischen den Polizisten. Musste das denn sein mit den Handschellen und dem ganzen Theater? Was willst du? Das ist normales polizeiliches Vorgehen. Spiel woanders, krieg du Schlampe. Hau einfach ab. Ja, und irgendeiner, der das mitkriegt, zückt sein Smartphone und hält drauf und stellt das Filmchen ins Netz mit vollem Namen und Adresse. Damit musst du doch heute immer rechnen. Ist natürlich unschön, sowas. Unschön? Ja, na gut, darf eigentlich nicht passieren. Aber wir haben immer gesagt, es handelt sich hier nur um eine Vernehmung, Leute. Nicht mal hübsch, nicht mal hübsch ist sie. Schaut euch diese kalten Augen an. Die nimmt sie jetzt sie was sie hat. Die Fange ist im Band des Bösen. Der Herrgott ausgemerzt ist. Und der Gerechtigkeit im Band des Bösen. Der Herrgott ausgemerzt ist. Und der Blut und Bodengesülze. Aber diese Leute sind die Pest. Als ich am Abend von einer Baustelle nach Hause fahren will, sind alle vier Reifen an meinem Transporter zerstochen. Vor 22 Jahren bin ich aus Lodz hierher gekommen. Die Kinder sind alle hier geboren. Und dies war der erste Moment, wo ich dachte, dass wir für die Menschen hier wieder zu Fremden werden. Und ich war wütend. Auf die Zerstörer. Aber vor allem war ich wütend auf meine Tochter, die uns das alles eingebrockt hat. Fakt war doch, die Dudek ist von einer Zeugin identifiziert worden. Und ihr Alibi für die Tatzeit hatte sich in Luft aufgelöst. Ich habe sogar noch ihre Freundin, Nele Timmermann, dazu gefragt. Aber auch die hat Agatha nicht entlasten können. So, Nele, jetzt erzähl mir mal von Agatha. Sie soll Ihnen das alles selber sagen. Was alles? Ich weiß nicht, wo sie gewesen ist, okay? Hey, sie redet aber nicht mit uns. Das ist das Problem. Und du bist ihre beste Freundin, soweit ich weiß. Offenbar inzwischen auch die Einzige. Alle anderen scheinen ja zu glauben, dass sie alte Frauen überfällt. Echt jetzt, wie absurd ist das denn? Agatha stellt sich den Wecker putzt sich die Zähne und geht los, um eine Oma in ihrem Zeitungsladen umzuschubsen und ihr 20 Euro zu stehlen? 20, stimmt doch, oder? Klingt das irgendwie logisch für Sie? Meine Freundin kann uns aber nicht sagen, wo sie zur Tatzeit gewesen ist. Dann will sie wohl nicht. Er läuft auch selber raus. Das macht sie noch nicht zur Kriminellen. Ja, sagen wir mal so. Das erhärtet den Tatverdacht gegen Sie. Sie sind verrückt. Die ganze Stadt ist verrückt. In den Kerker mit ihr, bei Wasser und Brot. Jemand hat Agathas Foto von ihrem Facebook-Account kopiert und überschwemmt die ganze Stadt damit. Auge um Auge. Was soll denn das werden? Ja, das will ich jetzt nicht überbewerten. Und was ist überhaupt mit den perversen Trollen, die das Netz mit Hassposts vollkotzen? Was tut denn die Polizei gegen Typen wie die, hä? Ja, sorry, aber dieses Cyber-Zeug, das ist nicht mein Ressort. Ich suche nach jemandem aus Fleisch und Blut, der einer alten Dame einen Knebel so fest in den Rachen stopft, dass sie daran erstickt. Fang an, Mädel. Das sei nicht überzubewerten. Hast du das wirklich zu Agathas Freundin gesagt? Ich dachte, die Leute zerreißen sich eben das Maul. Ist doch irgendwie menschlich. Und die Dudeks haben ja auch Stoff geliefert. Drei Männer, keine Frau im Haus. Und das Mädel? Nasenpiercing, raspelkurze Haare, klobige Stiefel. Kann man irgendwie verstehen, wenn die für manche Leute hier in eine bestimmte Schublade fällt. Aber das meinst du jetzt nicht ernst, oder? Ich bin nur ehrlich. Ja, ich spreche aus, was alle denken. Entschuldige, Jan, aber jetzt klingst du so wie so ein blöder Spießer. Ja, ich meine, du hast doch selber Kinder in dem Alter. Wie alt ist Lenny jetzt? Lass meine Kinder aus dem Spiel. Dreck zu Dreck. Undankbares Flittchen. Agatha Dudek hat uns angelogen. Sie hatte kein Alibi. Und auch sonst war ihr Ruf nicht der solideste. Sie wurde mal hier, mal dort gesehen, wenn sie bei der Arbeit hätte sein sollen. Sie hat die Berufsschule geschwänzt. Ihr habt zugelassen, dass sie Jagd auf Agatha machen. Wir haben unsere Arbeit getan, so wie man das von uns erwartet. Oh Gott. Kein Mensch hat das kommen sehen. Diese Leute kennen keine Dankbarkeit. Wir haben ihnen ein Haus gegeben, ihren Kindern das Leben beigebracht und das ist der Dank. Schaut euch diese kalten Augen an. Die Six im Kopf außer Schwänzen und Bling Bling. Donnerstag, 16. April. In der Aufklärung des Raubüberfalls auf die 71-jährige Inge Fietz hat der Haftrichter heute Abend Haftbefehl gegen eine der tatdringend verdächtige 18-Jährige erlassen. Bei ihrer Vernehmung hat sich die junge Frau in Widersprüche bezüglich ihres Alibis verstrickt. Zudem haben sich weitere Verdachtsmomente ergeben, die dafür sprechen, dass sie die Täterin ist. Die Mühlen der Justiz. Wir wissen doch, wie sowas läuft. Ihr verschanzt euch hinter Paragraph. Verschanzt euch hinter Paragraph. Ihr zu schwach, wenn ihr so schwach für Rache seid. Euch überlassen wir das nicht. Ich kann die Leute verstehen, Iversen. Der Überfall auf die Zeitungsfrau war ein Anschlag auf uns alle. Wir arbeiten rund um die Uhr, Herr Bürgermeister. Aber zaubern kann keiner. Sie haben doch Ihre Täterin. Machen Sie den Sack zu. Wir haben kein Geständnis. Jetzt warten wir noch auf die Auswertung einer DNA-Probe. Sehen Sie zu, dass Sie der Öffentlichkeit ein Gesicht präsentieren. Und einen Namen dazu. Damit das hier nicht eskaliert. Auf geht's, wir rechnen nicht. Auf alle Zeichenbohren, Leute. Wir holen Sie uns mit der Sache jetzt selber in die Hand. Lasst uns der kleinen Lektion erteilen. Mit der Jauchegrube, Dreck zu Dreck und dankbares Flittchen. Kleine miese Geld, keine gierige Fotze, du. Fang an zu beten, Polackenmädel. Wir kommen und holen dich. Papa, draußen stehen Leute und starren unser Haus an. Beachte sie einfach nicht, Philipp. Es sind aber ziemlich viele Leute. Philipp, lass die Rouletten runter. Überall. Was haben wir denen denn getan? Hat mein Jüngster mich gefragt. Ja! Was? Ich hätte vor die Tür gehen und sie anschreien sollen. Agatha sitzt im Gefängnis. Was wollt ihr denn noch? Lasst uns in Frieden. Aber ich habe nur mit meinem Sohn im dunklen Haus auf der Treppe gesessen und gebetet, dass die Haustür hält. Hören Sie das? Das sind mindestens 100. Karol Dudek hat gerade den Notruf gewählt. Bei ihm stehen Sie auch. Ich dachte nicht, dass ich sowas mal erlebe. Es werden immer mehr. Ich gehe jetzt da raus. Auf keinen Fall. Einer muss Ihnen Einhalt gebieten. Man kann das doch nicht so stehen lassen. Überlegen Sie mal, was das für Bilder gibt. Ich bin Kriminaldirektor Holger Iversen und ich leite die Ermittlungen in dem Fall, der uns allen auf den Nägeln brennt. Der Tod von Inge Fietz ist nicht hinnehmbar. Hey, verpiss dich! Man geht nach Hause! Wie jedes Verbrechen verlangt diese Tat nach Sühne. Aber dafür gibt es uns! Bitte! Dafür gibt es Gesetze! Scheiß Bulle! Wir werden den Schuldigen finden und ihm den Prozess machen. Doch bis dahin gilt... Bis dahin gilt, jeder, gegen den wir ermitteln, gilt so lange als unschuldig, bis man ihm seine Schuld nachgewiesen hat. Wie schuldig? Wieso hat's getan? Ich bitte Sie alle, lassen Sie uns in Ruhe unsere Arbeit tun. Gehen Sie nach Hause. Raus mit ihr! Oder wir holen Sie uns. Bitte, gehen Sie alle nach Hause. Gute Nacht. Am nächsten Tag war das Ergebnis der DNA-Analyse da. Wir hatten Spuren von Fremd-DNA an der Leiche gefunden, die mit hoher Wahrscheinlichkeit vom Täter stammten. Es war nicht Agatha Dudeks DNA. Sie hatte mit dem Überfall auf den Kiosk nichts zu tun. Nein. Und was war da mit der Zeugin, die Agatha auf dem Video identifiziert hat? Eine ehemalige Mitschülerin, die sich wichtig machen wollte. Ihr hattet die gar nicht überprüft? Die Dudek hätte uns in den Vernehmungen ganz einfach sagen können, wo sie zur Tatzeit gewesen ist. Hat sie aber nicht. Die hat die ganze Zeit den Mund nicht aufgekriegt. Draußen spielt die ganze Stadt verrückt wegen ihr und sie macht sich nicht mal die Mühe, ihre Unschuld zu beweisen. Du bist wütend auf das Mädchen? Agatha ist Opfer und nicht Täterin. Sie hat uns wie hilflose Idioten dastehen lassen. Ja, weil ihr Fehler gemacht habt, Jan. Weil ihr vorschnell gewesen seid. Sag mal, wieso habe ich gerade das Gefühl, vor einem Untersuchungsausschuss zu sitzen? Ich sage, was ich denke, so wie du. Du bist manchmal so entsetzlich. Was? Ach Gott, vergiss es. Es tut mir leid. Bin ich besonders gut drauf. Diese Geschichte macht uns alle kaputt. Samstag, 18. April. Bei unseren Ermittlungen gegen die Tatverdächtige hat sich eine neue Faktenlage ergeben, die ihre Täterschaft praktisch ausschließt und zu ihrer sofortigen Entlassung aus der U-Haft geführt hat. Aber Sie können sicher sein, dass wir mit unverminderter Anstrengung in unserer Arbeit fortfahren. Danke. Wir wissen, dass du es warst. Wir haben dich im Fadenkreuz. Vor dem Präsidium standen sie schon wieder, um ihren Kopf zu fordern. Wir haben das Mädchen durch den Hintereingang rausschleusen müssen und unter Polizeischutz nach Hause gebracht. Die Beamten haben meine Tochter abgeliefert. Als ob die ganze Sache bloß ein Versehen gewesen wäre. Und dann von Maßnahmen zu unserer Sicherheit geredet, wegen der aufgeheizten Stimmung. Nicht aus dem Haus gehen oder noch besser die Stadt verlassen. Ein paar Tage Urlaub irgendwo. Sie ist leider doch nur ein Schwert geschossen. Die Krankheit. Schwachen Sie hier. Agatha konnte keinem von uns in die Augen sehen. Hatte bloß stumm am Küchentisch gesessen und auf ihren Kuchenteller gestarrt. Da habe ich sie beim Kinn geparkt und sie gezwungen, mich anzuschauen. Hast du mir nichts zu sagen? Bevor hier irgendetwas weitergeht, will ich wissen, wo du am Morgen des Überfalls gewesen bist. Mit wem hast du rumgeholt? Montag, 20. April. Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen mitteilen, dass unsere Ermittlungsarbeit im Fall Fietz zu einem Erfolg geführt hat. Durch einen Abgleich der am Tatort gefundenen DNA mit unserer Datenbank haben wir die mutmaßliche Täterin überführen können. Es handelt sich um eine 25-jährige, polizeibekannte Drogenabhängige aus Meckensen. Sie hat den Überfall bereits gestanden. Wir schämen uns für uns! Wir Bürger von Dierholm entschuldigen uns bei Agatha Dudek! Wir sind empört über Misstrauen, Hass und polizeiliche Willkür! Gut, es ist jetzt nicht alles optimal gelaufen. Wer handelt, macht Fehler. Das ist menschlich. Aber was zählt, ist doch, was hinten rauskommt. Wir haben den Leuten innerhalb einer Woche eine geständige Täterin präsentiert. Natürlich haben wir alle geglaubt, ab jetzt ist wieder Ruhe im Stall. Aber ihr habt den bösen Geist nicht wieder zurück in die Flasche gekriegt. Alles Unartiges, Kleines, Blatt. Du scharfes Schwert, das stört mich was. Lass mich dein Waffenführer sein. Wir ziehen durchs Land, Norden und Plündern. Halt mir ein Messer an die Kehle und befehl. Was soll ich tun? Sie müssen mir helfen. Nennen Sie mir bitte Ihren Namen. Dudek. Karol Dudek. Meine Tochter Agatha. Sie ist... Kannst du vielleicht linken, aber uns ganz sicher nicht. Es ist noch nicht vorbei. Sie wollte zu ihrer Freundin, aber die Freundin sagt, sie ist dort gar nicht angekommen. Bitte. Ich habe große Angst um sie. Für dich wird es keinen Frieden geben. Wir werden dich jagen. In der Zeitung stand, es war ein Unfall. Ja. Sie ist mit ihrem Motorroller von der Straße abgekommen und eine Böschung hinuntergestürzt. Genickbruch. Agatha war sofort tot. Da draußen ist es viel zu gefährlich für sie. Die Kriminaltechnik hat keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung feststellen können. Und dabei lässt du es bewenden nach der ganzen Geschichte, die du mir gerade erzählt hast? Ja, was soll ich denn tun? Deiner Meinung nach. Warum bin ich hier, Jan? Ich dachte, du willst meine Unterstützung. Ja, als Freundin. Mensch, Betty. Nenn mich nicht so. Du weißt, ich hasse das. Ja, was glaubst du denn, wie es mir geht, Bettina? Ich schlafe keine Nacht mehr. Ja, dann find heraus, wer für Agathas Tod verantwortlich ist. Das bist du ihr schuldig. Es ist tragisch und es tut mir für die Familie auch wahnsinnig leid. Aber niemand kann etwas dafür, dass sich das Mädchen da auf der Landstraße den Hals bricht. Willst du im Ernst abschreiten, dass es einen Zusammenhang mit der Hetzjagd auf sie gibt? Ehrlich, mir steht der ganze stinkende Mist bis hier oben. Dieser Gegner, der hat 100 Köpfe und ist unsichtbar. Wenn ihr euren Job richtig gemacht hättet, wäre vermutlich alles gar nicht erst so hochgekocht. Du bist so eine verdammte Klugscheißerin, Breuer. Man gibt der Öffentlichkeit keine verdächtigen Preis, bevor man belastbare Fakten hat. Polizeiakademie-Grundlagenkurs. Ja, danke. Mein Fehler. Hätte wissen müssen, dass bei dir Freundschaft nichts mehr zählt, wenn die Polizistin Witterung aufnimmt. Tut mir leid, dass du das so siehst. Übrigens habe ich gerade beschlossen, morgen auf Agathas Beerdigung zu gehen. Hey ho! Hey ho! Hey, ist anders! Hey, wir solidarisieren hey, uns mit der jungen Frau! Die zum Opfer übereifriger Justiz geworden ist. Ein Angriff auf sie ist ein Angriff auf uns alle. Herzliches Beileid, Herr Dudek. Diese furchtbare Tragödie macht mich zutiefst betroffen. Schlimme Zeiten sind das. Mein Beileid, Carol. Danke, Jens. Wir haben sie aufwachsen sehen. Die Dern war so oft bei uns auf dem Hof. Nur fast wie ein drittes Kind. Es bricht einem das Herz. Jo, wenn du was brauchst, weißt ja. Bettina Breuer, Herr Dudek, ich möchte Ihnen mein tiefes Mitgefühl ausdrücken für das, was geschehen ist. Ich danke Ihnen. Auch von mir. Aufrichtiges Beileid. Sie nicht. Sie sind hier nicht erwünscht. Ich will keinen von euch Polizisten am Grab meiner Tochter sehen. Ich bin auch Polizistin. Aber der hier hat unser Leben zerstört. Dann werde ich jetzt gehen. Es tut mir ehrlich leid, Herr Dudek. Wenn ich könnte, würde ich die Uhr zurückdrehen. Frau Breuer, bitte bleiben Sie. Wenn das hier vorüber ist, würde ich gerne mit Ihnen sprechen. Hey, ho, wir verurteilen Vorurteile! Wir verurteilen Vorurteile und öffentliche Hetze gegen Frauenhass, gegen Fremdenhass! Solidarität mit Agatha D. und ihrer Familie! Wir sagen dem rechten Kopf den Kopf an! Da kommt die böse Fee. Wird dich zwicken und zwacken mit glühenden Zangen. Hey, Agi. Ich kann nicht sagen, dass ich besonders scharf auf diesen Auftritt gewesen wäre. Andererseits ist das jetzt auch meine Chance, mal ein paar Dinge zu sagen, ohne dass du gleich wütend wirst. Weil du es ja nicht leiden kannst, im Mittelpunkt zu stehen. Also, deine Torten schmecken wirklich krass lecker. Aber, weißt du, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir hier für deine Ideen schon reif sind. Du benutzt einfach Lebensmittelfarbe wie ein Punk. Und die Oberflächen sehen manchmal nach etwas aus, das man einfach keinesfalls essen sollte. Vor allem, wenn man weiß, dass du nur Torten bäckst, weil sie dich bei der Tischlerlehre nicht genommen haben. In London würdest du damit sicher sofort berühmt. Ich hätte dich wirklich gern in London besucht, Agi. Ich weiß es einfach. Es wäre genau das Richtige für dich. Ja, dort lieben sie Leute, die darauf bestehen, eine räudige alte Fellmütze zu tragen und laut mitsingen, wenn sie Kopfhörer aufhaben. London oder Hamburg. Oder vielleicht doch wir beide. Du und ich in einem Hofcafé mit Ponys und Hühnern und Schwarzwälder Kirsch. Ich hätte echt gern gewusst, wie die Geschichte weitergeht. Aber groß rumreden war ja noch nie so dein Ding. Ja, meistens musste ich für uns beide sabbeln. Und auch jetzt wieder lässt du mich die ganze Arbeit alleine machen. Und ich stehe hier und ich muss zusehen, wie ich den Bogen krieg. Aber mir fällt absolut kein gutes Ende ein. Menschenverachtenden Schmierereien zeigen, der rechte Ungeist ist unter uns. Für Feinde der Demokratie ist hier kein Platz. Die Hölle steht auf und wehrt sich. Egal, was die Göhren anstellen, man liebt sie ja doch, habe ich zu ihr gesagt. Und sie, wie aus der Pistole geschossen, wie meinst du das denn? Bist du auch eine von denen, die heimlich am Scheiterhaufen für die kleine Dudek mitgebaut haben? Und ich sag, die gehören in den Knast, diese Hetzer. Aber jetzt frage ich sie, wieso muss man sich jetzt für jeden Satz rechtfertigen? Seinem Schicksal entgeht man nicht! Sein Schicksal entgeht man nicht! Potze! Jedem, der mich gefragt hat, habe ich gesagt, dass das alles ein schrecklicher Irrtum ist. Nach dem Tod seiner Frau stand Karol Dudek mit 3 kleinen Kindern alleine da. Die kleine Agatha war in meiner Klasse, ich habe mich da ziemlich reingehängt. Auch menschlich, weil ich fand, dass sie es verdient, unterstützt zu werden. In mir hat sie immer jemanden gehabt, zu dem sie hätte gehen können, jederzeit. Und ich meine jederzeit. Und mit allem. Ich bin ein Mensch ohne Vorurteile. Woher kennen Sie die Familie? Also ich kenne die eigentlich gar nicht persönlich. Ich bin aus Hamburg und habe hier nur jemanden begleitet. Man spricht sich ja auch in Hamburg über uns. Ja, ja, die Zeitungen haben natürlich davon berichtet. Tja, schlimme Sache das alles. Aber glauben Sie mir, das geht hier nicht immer so zu. Tiholm ist eine schöne Stadt. Allerdings. Vielleicht bleibe ich sogar noch ein bisschen. Hier sind auch umgängliche Leute, immer schon. Also, man kennt sich ja. Das ist niemand von uns, der Steine geschmissen hat. Weißt du's? Also, beschwören würde ich das nicht. Wie meinst du das denn? Kennen Sie jemanden, der sowas tut? Ich meine, dass man nie rauskriegen wird, wer hier einer von den Giftmischern gewesen ist. Sowas siehst du doch niemandem an. Das sind normale Leute wie du und ich. Also, wie ich nicht. Halt ab! Verzieht euch! Geht nach Hause! Man fragt sich bloß, warum ist zum Beispiel Hannes gar nicht hier? Ja. Oder Witold. Wo ist der eigentlich? Der sitzt zu Hause und freut sich, weil er Karos Betrieb übernehmen kann. Ich hatte den Eindruck, Dudeks Laden läuft ganz gut. Der ist am Ende, unser Malermeister Dudek. Also den will nach dieser Sache will ihn doch keiner mehr im Haus haben. Aber wenn das Mädchen noch völlig unschuldig war. Das ist doch egal. Das ist der schlechte Geruch, den kriegt er nicht mehr weg. Ich sag euch, die Lütte ist mit Absicht in den Graben gefahren. Das alles hat die fertig gemacht. So oder so war das ein glatter Mord. Seid ihr schon wieder dabei? Ist da nicht mal genug geredet jetzt? Lass gut sein, Jens. Reden muss man. Jens Timmermann. Dem gehört der größte Obsthof hier. Die kleine Polin war mit seiner Tochter Nele ganz eng. Dudek kam nämlich aus Polen als Erntehelfer hierher. Ja. Und am besten geht er da auch wieder hin zurück. Ja, vielleicht sollten sie wirklich wegziehen, damit unsere Stadt endlich zur Ruhe kommt. Wir sagen dem Rechten, packt den Kampf an! Für Feinde der Demokratie ist hier kein Platz! Hetzer und Rassisten, raus aus unserer Stadt! Ja, die Lüd. Wir sind von einem Thema wie besessen. Ich habe herausgehört, dass Agatha ihrer Familie nahe stand. Also meine Tochter, also Nele und sie, die sind bei uns auf dem Hof praktisch aufgewachsen. Wie Schwestern. Nach dem Tod seiner Frau war Karol froh um jede Hilfe. Gab es eigentlich Probleme, weil er Pole ist? Das fangen Sie auch noch mit dem Mist an. Oder hatte seine Familie vielleicht Streit mit jemandem? Sie fragen mich wirklich, ob die Leute einen Grund hatten für ihren Hass? Es gibt keinen. Es braucht keinen Grund, damit sich die Menschen benehmen wie die Teufel. Tut mir leid, wenn ich zu neugierig war. Nee. Berufskrankheit. Wie? Sind Sie Journalistin? Bettina Breuer, ich bin Polizistin. Ah. Aber, ja, keine Angst, ich mache Urlaub. Wissen Sie, wir Timmermans, wir bewirtschaften unseren Hof jetzt in vierter Generation. Dierholm, das ist meine Heimat. Ich habe gedacht, ich kenne die Leute hier. Und nun haben sie unsere Agatha totgehetzt. Da muss ein Mensch auch erstmal mit klarkommen. Bei so vielen hier bin ich zu Hause gewesen und habe ihnen die Wände tapeziert. In den Pausen habe ich mit ihnen zusammen Kaffee getrunken und über das Wetter geredet. Ich habe Ihnen das alles erzählt, Frau Breuer, weil ich möchte, dass Sie die Umstände von Agathas Tod untersuchen. Die Polizei sagt, es war ein schrecklicher Unglücksfall. Ja, das sagen Sie. Unsere Polizei. Ich würde Ihnen gerne helfen, Herr Dudek. Aber ich kann nicht. Die Polizei beseitigt alle Spuren, damit es wie ein Unfall aussieht. Der Mord an Agatha Dudek wird vertuscht, um vom eigenen Versagen abzulenken. Denn sie haben sich mitschuldig an ihrem Tod gemacht. Wir fordern lückenlose Aufklärung. Ach nee. Sieh mal einer an. Sonderermittlerin Breuer. Ist was dran an dem Gerücht? Du gibst nicht auf, was? Ja, du weißt doch, dass ich sehr stur sein kann. Ist mir bekannt. Und? Was willst du? Es heißt, dass es sehr wohl Spuren von einem anderen Fahrzeug am Unfallort gegeben hat. Und ich dachte, du wärst gekommen, um dich zu entschuldigen. Die Rede ist von Lacksplittern, Glasscherben und von Schuhabdrücken. Ja, du hältst dich immer für so abgebrüht, nicht? Ja. Aber du hängst inzwischen am Tropf von irgendwelchen Gerüchten. Ja, wie alle anderen hier in dieser Stadt auch. Geht ihr der Sache denn überhaupt nach? Gegenfrage. Was geht dich das an? Hä? Betty? Was zum Teufel geht dir hier überhaupt irgendwas an? Denn wie viel das Bier ist denn das? Komm, fahr zurück in die Großstadt, ja, und lass uns hier in Ruhe. Rumsitzen, Wunden lecken. Und das ist alles? Du hast doch keine Ahnung. Irgendein Schwein hat mein Haus mit schwarzer Farbe beschmiert, ja? Mörder steht da jetzt. Wenn niemand etwas tut, wird die Hatz immer weitergehen. Ja, herzlichen Dank für dein Mitgefühl. Der Aufruf zur Lynchjustiz ist eine Straftat, Jan. Irgendjemand muss den doch ins Netz gestellt haben. Diesen Typen muss man identifizieren und anklagen. Ach Gott, du merkst einfach nie, nie, wann es genug ist. Dass du ein fauler Hund bist, wusste ich ja. Aber ich hätte nie gedacht, dass du so schwach bist. Das Aas ist unter der Erde. Seinem Schicksal entgehen kann ich. Das ist die gerechte Strafe. Die gerechte Strafe. Dann auch wenn niemand lebendig hat wirklich geglaubt, dass sie davonkommt. Hat sich ins Fäustchen gelacht. Aber wer zuletzt lacht? Mein Vater ist im Büro. Ich wollte zu Ihnen. Ihre Rede bei der Trauerfeier hat mir gut gefallen. Aha. Eigentlich war ich viel zu wütend dafür. Was denken Sie, Nele? War es ein Unfall? Fragt das die Polizistin auf Urlaub? Ich will einfach nur wissen, was passiert ist. Jedenfalls wollte Agi sich bestimmt nicht umbringen. Sie war stark. Die hätten sie mit ihrem Hass nie kaputt gekriegt. Haben Sie eine Vermutung, wer das Mobbing initiiert hat? Wie sieht es mit Kandidaten aus Agathas Umfeld aus? Poh, Leute in ihrer Generation verstehen das Internet einfach nicht. Das war nichts Persönliches. Es war nur für eine Menge Leute eine super Gelegenheit, sich mal ausgiebig am Arsch zu kratzen. Aber Agatha hätte dem viel schneller ein Ende machen können. Warum hat sie dem Beamten nicht gesagt, wo sie zum Zeitpunkt der Tat gewesen ist? Woher soll ich das wissen? Hatte sie einen Freund? Wirklich keine Ahnung. Sie hat da immer ein großes Geheimnis draus gemacht. Ich denke eher, Sie haben Ihrer Freundin versprochen, es für sich zu behalten. War sie an dem Morgen bei Ihnen? Und was wäre, wenn? Aber warum hat sie das in der Vernehmung nicht zu Protokoll gegeben? Die Sache wäre sofort vorbei gewesen. Vielleicht wollte sie nicht, dass ihr Vater davon erfährt. Haben Sie Agatha denn nicht danach gefragt? Ich habe nach ihrer Entlassung aus der U-Haft nicht mehr mit ihr gesprochen. Erstaunlich. Ich hätte angenommen, dass man in Agathas Situation seine Freundin nötiger braucht denn je. Agi hat sich in ihrem Zimmer verkrochen und sie wollte niemanden sehen. Ihre einzige Nachricht war eine WhatsApp, dass sie sich innerlich schmutzig fühlt, als hätte man sie gezwungen, Dreck zu essen. Aber am Tag des Unfalls wollte sie doch zu Ihnen. Ja. Und sie hätte mir sicher alles erklärt. Aber sie hat es ja nicht mehr bis hierher geschafft. Alle sollen sie sich das gesagt sein lassen. Die Tierquäler, Schnorrer, Falschparker, dass das nur der Anfang war. Ich hatte schon Angst, dass sie nicht kommen. Du hast mich ziemlich neugierig gemacht. Badass. Was? Badass. Das ist das Pseudonym von dem Schwein, das meine Schwester aus dem Polizeibüro holen und am Laternenmast aufhängen wollte. Wie poetisch. Badass 8, Sesha 95, Shih Tzu Mix, Joker 88, Deep Snake? Das sind viele, aber die hier haben am meisten gepusht. Und Badass war ihr Wortführer. Wer hat das rausgekriegt? Das kann jeder, der lesen kann. Okay, Philipp, wenn wir diesen Badass finden, wird er vor Gericht gestellt. Aber vorher reiße ich ihm die Eier ab. Ja, das kann ich selbstverständlich nicht gutheißen. Typen wie der haben sie auf dem Gewissen. Es gibt kein Indiz dafür, dass es kein Unfall war. Na und? Agatha war völlig verändert, als sie wieder zu Hause war. Sie hat den ganzen Tag vor dem Laptop gesessen und die Hasspost gelesen. Sie hatte Angst. Jedes Auto, das zu nah an sie herankommt, jeder blöde Spruch im Vorbeifahren hätte doch gereicht, damit sie Panik kriegt. Alle kann man nicht dingfest machen. Aber vielleicht diesen Badass. Wir werden herausfinden, wer hinter dem Pseudonym steckt. Nicht nötig. Ich weiß, wer dahinter steckt. Der Spast hat es nicht mal für nötig gehalten, seine Spur zu verwischen. Donnerstag, 30. April. Der Aufruf zur Lynchjustiz ist eine Straftat im Sinne des Strafgesetzbuches, gegen die wir mit aller gebotenen Härte vorgehen werden. Wir hoffen damit, ein Exempel zu statuieren, das dazu geeignet ist, Wiederholungen solcher Zwischenfälle für die Zukunft auszuschließen. Niemand weiß etwas. Niemand hat etwas mitbekommen. Niemand hat mitgemacht. Könnte sein, dass wir wenigstens einen der Anstifter identifiziert haben. Einen von wie vielen? Ihr Sohn Philipp hat die entscheidenden Hinweise geliefert. Er ist ein braver Kerl. Dann werden Sie also diesen Menschen finden und einsperren. Ich sollte mich wahrscheinlich darüber freuen. Aber es ändert nichts. Wir gehen weg von hier. Diese Stadt hat uns kein Glück gebracht. Jetzt soll die andere Zeit kommen. Jetzt soll die große Westen kommen. Jetzt geht der Kraus los. Die Scheiße wegspielen. Die Scheiße wegspielen. Die Scheiße wegspielen. Die Scheiße wegspielen. Niemals zögern. Niemals zögern. Scheiße wegspielen. Niemals zögern. Niemals schwach sein. Jetzt der Liefer. Den Menschen zum Scheiße rausholen. Scheiße wegspielen. Niemals zögern. Niemals schwach sein. Du bist ja immer noch hier. Bist jetzt schon von Haus zu Haus und fragst die Leute aus. Glaub mir, ich wäre nicht gekommen, wenn es nicht wichtig wäre. Lässt du mich kurz rein? Es gibt Neuigkeiten, Jan. Mach's kurz. Ich wollte, dass du es von mir erfährst. Es sieht so aus, als ob wir den Urheber für den Aufruf zum Lynchmob gefunden hätten. Aber die Sache ist heikel. Der Typ im Netz nennt sich Badass. Daran, dass hier jetzt und Badass, das ist dein... Eine Stadt steht auf und wehrt sich. Eine Stadt steht auf und wehrt sich. Nehmt euch in Acht, denn ab heute gilt... Jetzt reicht's aber! Du redest hier über meinen Sohn! Wir schlagen zurück. Du bist doch total irre! Lenny! Kommst du mal bitte? Der menschliche Faktor von Sabine Stein. Die Rollen und ihre Darsteller: Bettina Breuer, Sandra Borgmann, Jan Mohr, Niki von Tempelhof, Carol Dudek, Robert Mika, Lenny, Bekim Latifi. In weiteren Rollen Monika Barth, Achim Buch, Eva Bühnen, Fabian Demmich, Tim Grobe, Maria Hartmann, Till Huster, Peter Kämpfe, Oskar Ketelhut, Philipp Kronenberg, Michael Prelle, Marion Gretchenschmitz, Steffen Siegmund, Christoph Tomanek, Maria Magdalena Wajinska. Komposition Sabine Wortmann. Dramaturgie Christiane Ohaus. Technische Realisation Katja Zeidler und Sabine Kaufmann. Regieassistenz Simon Hastreiter. Regie Andrea Ghetto. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2020 für den ARD-Radio-Tatort.